Römer Kapitel 15. Wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Es stelle sich aber ein jeglicher unter uns also, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Denn auch Christus nicht an sich selber gefallen hatte, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind über mich gefallen. Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einerlei gesinnet seid untereinander nach Jesu Christo, auf dass ihr einmütiglich mit einem Munde lobet Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Darum nehmet euch untereinander auf, gleich wie euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe. Ich sage aber, dass Jesus Christus sei ein Diener gewesen der Beschneidung, um der Wahrheit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißung den Vätern geschehen, dass die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und abermal spricht er, freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und abermal, lobet den Herrn alle Heiden, und preiset ihn alle Völker. Und abermal spricht Jesaja, es wird sein die Wurzel Jesse, und der auferstehen wird, zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß aber fast wohl von euch, liebe Brüder, dass ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllet mit aller Erkenntnis, dass ihr euch untereinander könnet ermahnen. Ich hab's aber dennoch gewagt und euch etwas wollen schreiben, liebe Brüder, euch zu erinnern um der Gnade willen, die mir von Gott gegeben ist, dass ich soll sein ein Diener Christi unter den Heiden, zu opfern das Evangelium Gottes, auf das die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiliget durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Jesu Christo, dass ich Gott diene. Denn ich dürfte nicht etwas reden, wo dasselbige Christus nicht durch mich wirkte, die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, durch Kraft der Zeichen und Wunder und durch Kraft des Geistes Gottes, also dass ich von Jerusalem an und umher bis an Illyricum alles mit dem Evangelium Christi erfüllet habe und mich sonderlich geflissen, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name nicht bekannt war, auf das ich nicht auf einen fremden Grund bauete, sondern wie geschrieben steht, welchen nicht ist von ihm verkündiget, die sollen's sehen, und welche nicht gehöret haben, sollen's verstehen. Das ist auch die Sache, darum ich vielmal verhindert bin, zu euch zu kommen. Nun ich aber nicht mehr Raum habe in diesen Ländern, habe aber Verlangen, zu euch zu kommen, von vielen Jahren her. Wenn ich reisen werde nach Spanien, will ich zu euch kommen, denn ich hoffe, dass ich da durchreisen und euch sehen werde und von euch dorthin geleitet werden möge, so doch, dass ich zuvor mich ein wenig mit euch ergötze. Nun aber fahre ich hin gen Jerusalem, den Heiligen zu Dienst, denn die aus Mazedonien und Achaia haben williglich eine gemeine Steuer zusammengelegt, den armen Heiligen zu Jerusalem. Sie haben's williglich getan und sind auch ihre Schuldner. Denn so die Heiden sind ihrer geistlichen Güter teilhaftig worden, ist's billig, dass sie ihnen auch in leiblichen Gütern Dienst beweisen. Wenn ich nun solches ausgerichtet und ihnen diese Frucht versiegelt habe, will ich durch euch nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit vollem Segen des Evangeliums Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesum Christum und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir helfet, kämpfen mit Beten für mich zu Gott, auf dass ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst, den ich gen Jerusalem tue, angenehm werde den Heiligen, auf dass ich mit Freuden zu euch komme durch den Willen Gottes und mich mit euch erquicke. Der Gott aber des Friedens sei mit euch allen. Amen.